23. Teil, die verbarrikadierte Wahrheit. Gelehrt wird die Wahrheit in allen Schulen und auf allen Universitäten des Universums. Im Licht des Tages lebt sie nicht immer, wird aber bisweilen in dasselbe hineingezerrt, öfter jedoch verdunkelt, verhüllt, verleumdet und noch öfter mit dem vertauscht, was sie gar nicht ist, mit der Lüge. Umso schockierender nahm ein Journalist zur Kenntnis, dass es einen Richter gibt, dem man so viel von einem Wahrheitsabführmittel eingespritzt haben soll, dass er immerfort und bis zur Stunde Wahrheiten von sich gibt, die er im ganzen Universum wahrgenommen haben will. Da nun bekanntlich immer mal wieder Fanatiker und ganz besonders unsere beiden Freunde Arthur Dent und Ford Prefect hinter der sogenannten allerletzten Wahrheit her sind, nimmt es nicht Wunder, dass nun mit Hilfe des bewährten Raumschiffs Herz aus Gold des Stafford Beeblebrocks dem hinter allen je erfundenen Hindernissen verbarrikadierten Richter die letzte Wahrheit entrissen werden soll. Dem armen Zottelmann schlottern die Knie. Ist hier nichts mehr los? Was soll denn hier los sein? Übrigens, wer seid ihr eigentlich? Ich heiße Trillian. Ford Prefect, ja. Oh. Ich bin Stafford Beeblebrocks. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Oh, der da? Ich? Oh, ich heiße Arthur Dent. Im Ernst? Ja. Arthur Dent? Ja. Der Arthur Dent? Ausgerechnet dir muss ich begegnen. Es ist nicht zu fassen. Du kommst ja noch weit vor den Fröschen. Wisst ihr, was das bedeutet? Nee. Er ist eingeschlafen. Er will was von dir, Arthur. Dent. Arthur Dent. Geh schon zu ihm, Erdling. Er redet bestimmt nicht mehr über Frösche. Nicht mehr über Frösche. Arthur Dent. Du wolltest mich etwas fragen. Ja. Wieso? Ich weiß es. Es ist auch wahr. Oder? Ja, ich habe tatsächlich eine Frage. Oder vielmehr, was ich habe, ist die Antwort. Und was ich gern hätte, ist die Frage darauf. Oder davor oder dazu. Aha. Ja. So. Ja, also, das ist eine lange Geschichte, aber die Frage, die ich gern wissen möchte, ist die große Schlussfrage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Alles, was wir darüber wissen, ist, dass die Antwort 42 lautet und das ist ja ein bisschen dürftig, nicht? Ja, 42 stimmt. Aber leider schließen Frage und Antwort einander aus. Die Kenntnis des einen verhindert die Kenntnis des anderen. Es ist unmöglich, beide vom gleichen Universum zu besitzen. Ausgenommen, es geschieht trotzdem. Dann scheinen Frage und Antwort einander und das Universum auszulöschen, das dann durch etwas noch viel Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt werden würde. Ja, es ist durchaus möglich, dass das bereits geschehen ist, aber darüber besteht ein reichliches Maß an Ungewissheit. Tja, wenn das so ist, ich hatte nur gedacht, es gäbe so etwas wie einen Grund für das alles. Einen Grund? Ja. Kennst du die Geschichte vom Grund? Nein. Wusste ich, dass du sie nicht kennst. Ich werde sie dir erzählen. Hilf mir, ich will mich setzen. Ja. So. So. So. Da erschien eines Nachts ein Raumschiff am Himmel eines Planeten, der noch nie ein Raumschiff gesehen hatte. Das Kissen, tu es mir hinter den Rücken. Der Planet hieß Dalforsas und das Raumschiff war dieses hier. Was? Das Herz aus Gold? Genau das. Es erschien wie ein strahlend neuer Stern, der schweigend durch den Himmel glitt. Primitive Eingeborene hockten gerade auf den kalten Hügeln beisammen, blickten überrascht von ihrem dampfenden Nachttrunk auf und zeigten mit zitternden Händen auf die Erscheinung und schworen, sie hätten ein Zeichen gesehen. Ein Zeichen von ihren Göttern. Das bedeute, sie sollten sich endlich erheben und hingehen und die bösen Prinzen der Ebene erschlagen. Die Prinzen der Ebene blickten von den hohen Türmen ihrer Paläste gen Himmel, sahen den leuchtenden Stern und erkannten in ihm das unmissverständliche Zeichen ihrer Götter. Sie sollten endlich ausziehen und über die verfluchten Eingeborenen von den kalten Hügeln herfallen. Zwischen den beiden blickten die Waldbewohner in den Himmel und sahen das Zeichen eines neuen Sterns und sahen es mit Besorgnis und Angst, denn obgleich sie so etwas noch nie gesehen hatten, wussten sie doch genau, was es ihnen prophezeite. Und sie neigten das Haupt in Verzweiflung. Und so bestand kein Zweifel. Die Prinzen der Ebene und die Eingeborenen der kalten Hügel werden sich wieder einmal fürchterlich in die Haare kriegen. Nun, wäre das an sich nicht so schlecht, wäre der Ort ihrer blutigen Handlungen nicht ausgerechnet der Wald. Und gingen daraus nicht die Waldbewohner als die am blutigsten Geschundenen hervor. Obgleich sie ganz offenkundig mit der Sache nicht das Geringste zu tun hatten. Nun, manchmal nach einem besonders unerträglichen Gemetzel schickten die Waldbewohner einen Boten entweder zu den Prinzen oder den Eingeborenen und ließen nach dem Grund für dieses sinnlose Geschehen fragen. Der Anführer der einen oder der anderen nahm dann den Boten beiseite und erklärte ihm umständlich und ganz genau in allen Einzelheiten den Grund. Und der Bote sah den Grund ein, begriff ihn und ging zu seinen Leuten im Wald zurück. Aber wie er so durch den Wald nach Hause ging, durch die Bäume schritt, fand er, als er an den Grund dachte, dass er sich nur an die stichhaltigen Argumente erinnern konnte und wie schrecklich klar sie zu sein schienen. Mit einem Wort, was der Grund tatsächlich war, schien seiner Erinnerung entkommen. Das war natürlich ein großer Trost, als die Eingeborenen und die Prinzen das nächste Mal durch den Wald wüteten und brandschatzten und jeden Waldbewohner umbrachten, der ihnen über den Weg lief. Ich war der Bote. Nach den Kämpfen, die das Erscheinen eures Raumschiffs heraufbeschworen hat und die besonders blutig waren, viele unseres Volkes starben. Ich dachte, ich könnte den Grund behalten. Ich ging zurück und ließ ihn mir von dem Anführer der Prinzen sagen. Aber auf dem Rückweg entschlüpfte er mir, schmolz in meinem Gedächtnis wie Schnee in der Sonne. Es ist viele Jahre her und seitdem ist viel geschehen. etwas kann ich mich noch erinnern. Durch die Wahrheitsdroge. Von den Fröschen abgesehen. Und das ist Gottes letzte Botschaft an seine Schöpfung. Das ist vielleicht die Frage nach dem letzten Grund. Ich weiß nicht. Dann sag sie uns. Arthur Dent, willst du sie hören? Ja, natürlich. Ich meine, Gottes letzte Botschaft? Ja, natürlich. Das habe ich mir gedacht. Ja. Wenn sie euch so sehr interessiert, dann schlage ich vor, ihr geht und sucht sie. Sie steht in 10 Meter hohen feurigen Blättern auf dem Gipfel der Quentulus-Quatzgare-Berge. Im Lande Seefort-Beubstri. Auf dem Planeten Brilliumtarn. Dem dritten von der Sonne Zars. Im galaktischen Sektor QQ7 aktiv J Gamma ausgesehen. Sie wird bewacht von der laistischen Vantraschale von Lob. Entschuldigung, welche Berge? Die Quintus-Quatzka-Berge im Lande Seefort-Beubstri. Nein, erstmal das Land. Nee. Welches Land? Seefort-Beubstri auf dem Planeten. Seefort, was? Zum Donnerwetter. Ja, und nun? Er ist tot. Ja, jetzt musst du suchen, Erdlinge. Und sie setzten zunächst Arthur Dent auf dem Planeten Cricket ab, der jetzt völlig dem Frieden hingegeben den erholsamsten Aufenthalt bot, den man sich denken kann. Fort Prefect ließ sich wenige Millionen Meilen von dort entfernt absetzen, wo sich nach Auskunft des Anhalters reichlich Gelegenheit zu erotischen Exkursionen bot. Nachdem Arthur sich behaglich eingerichtet hatte, verbrachte er viele Zeit mit dem Fliegen. Auch lernte er sich mit den Vögeln zu verständigen, musste aber sehr bald erfahren, dass die Unterhaltung mit ihnen stinklangweilig war. Arthur entschloss sich deshalb, seine Fliegerei aufzugeben und am Boden zu leben und es hinzunehmen, dass er auch dort im Großen und Ganzen von geistlosem Geschwätz umgeben war. Zumal diese einfallslosen, nur auf Krieg und Zerstörung getrimmten Bewohner von Cricket bis zum letzten ihrer Roboter langweilige Spießer geworden waren, billigen Vergnügungen, der Völlerei und dem Suff ergeben. So schlichen sich in Arthurs eintöniges Dasein immer öfter Träume von der unscheinbaren gelben Sonne, die da weit draußen im totgesagten Abseits am längst aus der Mode gekommenen Ende des westlichen Spiralarms der Galaxis unbeachtet vor sich hinscheint. Genau dort, wo in einer Entfernung von 92 Millionen Meilen ein höchst unbedeutender kleiner blaugrüner Planet sie umkreist, dessen affenabartige Lebensformen so erstaunlich primitiv sind, dass sie Digitaluhren noch immer für eine unwahrscheinlich raffinierte Erfindung halten. Das wiederum brachte manchen zu der Überzeugung, dass es ein riesengroßer Fehler war, von den Bäumen überhaupt runterzukommen. Und die chronischen Pessimisten unter diesen Erdlingen meinten, schon das mit den Bäumen sei eine Schnapsidee gewesen und sie wären lieber alle im Ozean geblieben. In wilden Albtraumnächten bemächtigte sich Arthurs die schreckliche Vision von der Zerstörung dieses Planeten so deutlich, dass er noch im Wachsein glaubte, diese Zerstörung habe tatsächlich stattgefunden. Wenn man seine Beharrlichkeit bei so vielen Unternehmungen bedenkt, ist anzunehmen, dass Arthur Dent der Sache oder dem Traum nachging. Es mag jedem vielleicht als ungewöhnlich erscheinen, dass er ein Raumschiff fand, das er per Anhalter zu seinem ungewöhnlichen Trip auf die Erde benutzte. Das ist es aber nicht. Es mag ferner als ungewöhnlich erscheinen, dass dieser Weltraumtippelbruder auf der Erde völlig unbemerkt landen konnte. Das ist es aber nicht. Denn es regnete nicht nur in Strömen, es donnerte und blitzte dazu und das Raumschiff landete so leise und elegant, dass kein Menschenauge es oder den Ankömmling bemerkte. Du bist ganz schön bekloppt, dass du hier bei Regennummer 17 rumstehst. Meine Sache! Was heißt hier Regennummer 17? Quatsch! Kein Quatsch! Ich jedenfalls habe 231 verschiedene Typen Regen. Hier in meinem Buch stehen sie alle drin. Ja und? Ich mag keinen davon. Bin gestern Nachmittag von Dänemark losgefahren. Mit dieser Ladung dänischer Heizungsthermostaten. Bei Regen Typ 33. Das ist so ein leichter, prickelnder Nieselregen, der durch alles hindurchgeht. Wenn es lange regnet und der die Straßen gefährlich glitschig macht. Und dann dieser miese, ekelhafte Nummer 17 mit seinem hundsgemeinen Klatschen, dass einem die Scheibenwischer zu Bruch gehen. Du, ich leide maßlos unter jedem Regen, du nicht? Och, was soll's? Ich weiß nicht. Du bist doch nasser als ein Otter in der Waschmaschine. Ich würde mich zu Tode ärgern, so nass bis auf die Haut. Vielleicht ärgere ich mich zu Tode, wenn noch so ein paar rücksichtslose Idioten an mir vorbeirasen wie du. Das verstehst du nicht. Das ist meine Rache am Regen. Man wird zu einem richtigen Miststück auf der Straße. Würde ich auch sagen. Wenn ich es mir recht überlege, vermiest einem der Regen das ganze Leben. Arbeitstage und auch die Freien. Und es scheint, als ob alle Regenwolken sich immer ausgerechnet auf mich stürzen wollten. Tja, jedem das Seine. Ich muss weiter. Mach's gut. Mach's gut. Schon lange? Ja, ziemlich. Oh, der nächste Ort ist aber noch weit. So? Ja, ich wollte es Ihnen bloß sagen. Tschüss! Ich weiß schon, der nächste Ort ist noch weit. Was? Der nächste Ort ist noch weit, meinte ich. Ja, ja. Steigen Sie ein. Danke. Oh. Oh. Na, das tat aber weh. Ich war so überrascht. Ist sie krank? Wer? Ja, ihre Frau da hinten. Das ist nicht meine Frau. Das ist Fanny, meine Schwester. Ist sie krank? Wieso? Entschuldigung, ich bin offenbar noch nicht ganz da. Die erste Frau, die ich sehe. 100.000 Lichtjahre per Anhalter durch die Galaxis. Das nimmt mit. Ach du lieber Gott. Sind Sie krank? Wieso? Ich kenne einen guten Psychiater. Ich habe doch gleich gewusst, dass etwas mit ihr nicht in Ordnung ist. Sie hören ja, wie sie stöhnt. Da habe ich ja was Schönes eingeladen. Sie ist noch bewusstlos, ja? Medikamente. Aha. Und weiter ist nichts? Was soll schon sein? Sie ist kein Junkie. War ja auch nicht 100.000 Lichtjahre weg. Ja, 100.000 Lichtjahre und alles getrennt. Bei ihr sind es die Beruhigungsmittel. Aber das ist doch schrecklich. Sie bewegt sich. Wahrscheinlich kommt sie langsam zu sich. Sie ist bestimmt sehr krank. Nein, verrückt ist sie. Was? Wenn ich es Ihnen sage, vollkommen weggetreten. Ich bringe sie jetzt zurück ins Sanatorium. Sie müssen sie noch einmal vornehmen. Sie haben sie entlassen. Dabei glaubt sie immer noch, sie sei ein Igel. Ein Igel? Ein Igel oder was weiß ich. Obwohl, ein Igel wäre das Einfachste. Damit könnte man am besten fertig werden. Wenn einer glaubt, er sei ein Igel, Dann braucht man ihm bloß einen Spiegel und ein paar Bilder von Igeln in die Hand zu drücken und ihm zu sagen, guck in den Spiegel und überzeuge dich selbst. Und wenn du dich besser fühlst, komm wieder. Jedenfalls könnte die Medizin etwas damit anfangen, aber bei Fanny hilft das nicht. Fanny? Das ist ja eigentlich Fenella, nicht? Und Fenella gefällt ihr wohl selber nicht. So, hier müssen sie, glaube ich, raus. Kaum wieder auf der Erde und noch völlig vom Klimawechsel benommen, da hatte die stöhnende Frau auf dem Rücksitz Arthur so gefesselt, dass er nicht wusste, was er tun sollte. Er war an der Abzweigung angelangt, die zu seinem früheren Heimatort führte, doch er zögerte auszusteigen. Und der Fahrer des Wagens, der Bruder der Kranken, überlegte wiederum, ob er es wagen sollte, ihn aussteigen zu lassen, denn er hielt ihn für nicht ganz bei sich. Und so waren beide so unschlüssig, Arthur wegen des Mädchens, der Bruder wegen Arthurs Geisteszustand, dass sie buchstäblich im Regen standen. Und so müssen wir warten, bis beide einen Entschluss gefasst haben, was zu tun sei. Und damit bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.